نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، wir machen weiter بإذن تعالى von كتاب الجنائز von dem Buch des Gebetes. Barakallahu fikum, von Bulugh al-Maram und die Erklärung von Subul al-Salam und die Erklärung, Barakallahu fikum, von Subul al-Salam. Nutabi' bi'izni ta'ala, Barakallahu fikum, fi kitab al-Janaiz min Subul al-Salam al-Musila ila Bulugh al-Maram. Nahnu nashrah, ma natqayyad bi kull kalima huna, walakin umuman, Barakallahu fikum, nashrah hadhihi. Wa kunna wasalna ila hadith 543. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود، ولكن الحديث ضعيف. ولكن هذا الحديث له يعني عليه شواهد كثيرة صحيحة، و الحديث 544. وعن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، والنوح رفع الصوت، رفع الصوت بتعديد شمائل أخلاق الميت ومعاظم أفعاله مع البكاء. طب إذا ما رأيت مثل هذا الشيء، فنحن رأيناه، تأتي المرأة وتجلس بين النساء وتبدأ وتأتي بثياب الميت وترفع ثيابه، هذا لبسه يوم الكذا وهذا لبسه يوم كذا، وهي تبكي والآخرين كوكوكوكو يبكو وينوح، فنسأل الله السلام. طبعا هذا الأخذ كان عليهن، كان بارك الله فيكم وقت المبايعة على الإسلام، والحديث الأول والثاني دليلان على تحريم النياحة وتحريم استماعها، إذ لا يكون اللعن إلا على محرم. وفي الباب كذلك ما رواه البخاري ومسلم، ليس منا، انتبه، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني دعا بدعوى الجاهلية لما يكون إما دعا بدعوى الجاهلية أنه يدعو إلى عصبية أو قومية أو كذا، أو يدعو إلى شيء كان قبل الجاهلية في مسألة الموت أو في غير مسألة الموت. وفي مسألة الموت كان لما يموت عند واحد تنوح عليه النائحات وتضرب الخدود وتشق الجيب، وهذا شق. وفي بعض البلاد اليوم نسأل الله السلامة يحلقون ويسلقون ويخرقون الثوب، ومنهم من يقص الشعر كله، أو المرأة تفك شعرها، فنسأل الله السلامة. وبارك الله فيكم. أما ما عارض هذا الحديث هو أن نساء بني عبد الأشهل كنا يبكين قتلاهم يوم أحد، فقال صلى الله عليه وسلم لكن حمزة لا بواكي له، فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة. قال أهل العلم أنه منسوخ، هذا منسوخ، حتى لو كان مو منسوخ فهنا يقصد به البكاء الذي لا تحريم فيه، يجوز للإنسان يبكي على الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما مات إبراهيم قال العين تدمع ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فبارك الله فيكم هذه رحمة في قلوب الناس. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. ولما بكى النسوة واجتمعنا للبكاء على جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم احثوا في أفواههن التراب. فإذا إذا كان البكاء الذي ليس فيه نياحة ولا فيه عويل ولا صريخ ولا لطم ولا شق للجيوب، فلا بأس أن يحزن الإنسان. أما أن يكون غير ذلك فهذا الذي بارك الله فيكم لا يجوز في ديننا. بارك الله فيكم. Wir machen weiter mit dem Buch von Al-Janais und wir waren bei Hadith 543. Abu Sa'id radhiyallahu alayhi sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verdammte die Frauen, die heulen und die anfangen beim Heulen die guten Eigenschaften von einem Verstorbenen zu erzählen. Und auch die Frauen, die das zuhören, was diese Frau macht. Das heißt, An-Na'iha. An-Na'iha. Was ist ein Na'iha? Na'iha, das war früher und es gibt bis heute, man kann diese Frauen mieten. Die kommen, die haben Schwarz und die fangen an zu weinen und zu heulen. Und einer von ihnen dann erzählt, dieser Verstorbene war so und er hat das getan und das getan und das getan. Diese Überlieferung bei Abu Dawud ist schwach. Aber es gibt eine andere Überlieferung bei Al-Bukhari und Muslim, die ist authentisch. Und zwar von Atiyyah 544. Von Atiyyah radiallahu anha sagte, der Prophet Muhammad sallallahu hat uns verpflichtet, oder wir haben uns gegenüber dem Propheten verpflichtet, dass wir nicht heulen und dass wir kein Niyaha machen, dass wir nicht heulen und dabei auch sozusagen über Verstorbenen oder über den Verstorbenen reden. Barakallahu fikum, wenn man das nicht gesehen hat, vielleicht in diesem Land, aber man hat das in anderen Ländern gesehen. Wenn ein Mann stirbt, dann kommt seine Frau und dann holt sie seine Bekleidung und die nimmt zum Beispiel sein Gewand und die zeigt das den Frauen und die fängt an zu heulen und sagt, das hat er angezogen, als er sozusagen gespendet hat. Oh ja, als er das gemacht hat, und die erzählt seine guten Sachen. Und das, Barakallahu fikum, das darf man nicht in unserer Religion. Dies, was die Frauen gemacht haben, dass sie sich verpflichtet haben, das war bei Treuschwur zum Propheten oder Eid, als sie den Islam angenommen haben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi sagte, es ist nicht von uns, oder derjenige ist nicht von uns, der die Wangen schlägt und die Ausschnitte zerreißt und der zu der Eigenschaften von vorislamischer Zeit ruft oder aufruft. Das ist, was vor dem Islam war, der Islam kam, was vor dem Islam war, das ist alles sozusagen, Barakallahu fikum, dann gelöscht. Das bedeutet, man darf nicht dazu aufrufen, was vor Islam war. Und das nennt man Al-Jahiliyyah, was vor islamischer Zeit war. Der Prophet sagte, der ist nicht von uns, die Frau oder der Mann. Die sind nicht von uns Muslimen, die sowas tun. Das heißt nicht, dass sie keine Muslime geworden sind, sondern der meint damit, diese Eigenschaften oder diese Handlungen, die sind nicht vom Islam. Und weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das verdammt hat, denjenigen, der sowas tut, dann barakallahu fikum, das heißt, das ist verboten in der Religion. Und der Prophet, und es gibt bei manchen, die rasieren die Haare, oder Frauen, die entblößen ihre Haare, wenn jemand bei ihnen stirbt. Der Prophet sagt auch, ich sage mich los von denjenigen, die sowas tun. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und diese Hadithe, die ich gerade erwähnt habe, die sind, barakallahu fikum, bei Al-Bukhari und Muslim. Aber darf man weinen? Weinen, wenn jemand stirbt, natürlich. Ja, wir haben das erwähnt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als seine Tochter starb und als Uthman ibn Wad'un starb, der Prophet hat geweint. Das heißt, weinen ist kein Problem, aber nicht heulen und nicht Schlechtes machen. Und es gibt natürlich ein Hadith, nachdem, das ist bei Al-Hakim und Ahmed und Ibn Majah, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach Uhud kam vorbei an die Leute nach dem Schlacht von Uhud. Und Schlacht von Uhud, die Muslime haben verloren in dieser Schlacht und viele von ihnen wurden getötet. Der Prophet kam vorbei an Bani Abdel Ashhal und er hat gesehen, die Frauen, die weinen, weil viele von ihnen sind getötet, Männer. Dann sagte aber Hamza hat keine Frau und keine Frauen, die für ihn auch weinen, weil er getötet worden ist. Dann haben sie angefangen, auch für Hamza zu weinen. Dies bei manchen Gerechten, das ist erstmal aufgehoben. Also dieses Urteil ist aufgehoben. Man darf nicht. Aber man kann das auch anders erklären, indem man sagt, sie haben geweint. Aber das heißt nicht, sie haben geheult. Und das heißt nicht auch, sie haben. Tochter, Barakallahu fikum, passt auf, ja? Diese Frauen haben, wir können das anders erklären, dass diese Frauen nicht geheult haben und nicht geschrien haben und nicht jetzt diese Eigenschaften gemacht haben, die schlecht sind, sondern die haben geweint, weil das normal ist. Und als der Sohn von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb, Ibrahim, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat geweint. Das war bei Ruqayya das erste, was ich erwähnt habe. Und jetzt bei Barakallahu fikum auch beim seinem Sohn Ibrahim, der sagte Al-Ainu Tadma, das Auge es kommen Tränen von Augen, wa Al-Qalbu Yahzan, das Herz trauert, und wir sagen nur, was Allah zufriedenstellt. Deshalb Barakallahu fikum, Allah wird uns nicht bestrafen, dass eine Person weint, wenn jemand stirbt, oder dass eine Person traurig ist. Aber Allah subhanahu wa ta'ala bestraft hier diese Zunge. Oder Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht und vergibt. Und Barakallahu fikum, als Ja'far getötet worden war, dann haben die Frauen angefangen, laut zu schreien und zu heulen. Der Prophet sagte, tut in ihre Munde Erde, dass sie sowas nicht tun. Deshalb, man soll aufpassen, Barakallahu fikum. Heulen und schreien bei Sterben dürfen wir nicht. In vorislamischer Zeit war die Sache so, als jemand starb, dann kamen viele Frauen zusammen, die haben angefangen, sich zu schlagen und sowas. Genau wie die Schia heute, was sie machen. Das ist Latmiya. Möge Allah uns bewahren. وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه وللبخاري ومسلم 546 وللبخاري ومسلم نح وهو عن المغيرة بن شعبة الميت يعذب في قبره بما نيح عليه والمغيرة بن شعبة فيه في الباب عن المغيرة بن شعبة نحوه وفي كذلك في الباب أحاديث أخرى ولكن عائشة رضوان الله عليها احتجت على عمر وابنه عبد الله بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وكذلك أبو هريرة احتج على هذا الكلام ولكن الحديث رواه حدا من الصحابة الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم بارك الله فيكم طبعا اختلف أهل العلم في هذه القضية كيف يعذب إنسان على فعل آخر فقال القرطبي قال حال البرزخ يلحق بأحوال الدنيا وقد جرى التعذيب فيها بسبب ذنب الغير كما يشير إليه قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلا يعارض حديث التعذيب آية ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن المراد بها الإخبار عن حال الآخرة. وذهب الأكثرون إلى تأويله بوجوه. الأول للبخاري أن الميت يعذب بذلك إذا كان سنته وطريقته وقد أقر أهله عليه في حياته، فيعذب لذلك. يعني هو كان إذا مات ميت كان يرى أنه معلش يناح عليه وكذا. الثاني أن المراد أنه يعذب إذا أوصى بأن يناح عليه، قال لهم إذا أنا مت نوحوا عليه. الثالث أنه خاص بالكافر، وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره أصلا، وهذا طبعا ليس صحيحا. الرابع أن معنى التعذيب توبيخ الملائكة للميت، الملائكة توبخه للميت بما يندبه به أهله. واستدلوا بحديث أبي موسى مرفوعا: الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة، إذا قالت شرط، وعضداه وناصراه وكاسياه. جبذ الميت وقال: أنت عاضد، أنت عاضدها، أنت ناصرها، أنت كاسيها. يعني سؤال: هل أنت اللي تستطيع تعضدها وتنصرها وتكسوها؟ الحديث عند ابن ماجه والترمذي وعند الإمام أحمد. الخامس أن معنى التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيره، أنه يتألم على هذا الذي يقع، فإنه يرق لهم. وهذا الذي اختاره الطبري رحمه الله والقاضي. أما القاضي عياض قال هو أولى الأقوال، واحتج فيه أنه صلى الله عليه وسلم زجر امرأة عن البكاء على ابنها، زجر المرأة لما بكت على ابنها. إذا بارك الله فيكم في الباب، هذه الأقوال خمسة. الأول أعيد: يعذب بذلك إذا كانت سنة طريقته، يعذب إذا أوصى بأن يناح عليه، أنه خاص بالكافر، أن معنى التعذيب توبيخ الملائكة للميت، والخامس أن معنى التعذيب تألم الميت. فإذا والقول الآخر اللي هو حاوله القرطبي الجمع، قال: قد يعذب إنسان بذنب آخر، كما في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، لكن هذا من باب الابتلاء وليس من باب العذاب، هذا ابتلاء فما يعتبر لهم عذابا. ذلك أول الأقوال، الله أعلم، أنه تألم الميت، أو إذا كان الميت قد أوصى بذلك وكان يرى مثل هذا الأمر. ذلك يجب يعني أو الأفضل بالنسبة للمسلم إذا وصى أن يوصي في هذا الأمر، أن يقول: لا تبكي علي نائحة، ولا تنوح، ولا تشق الجيوب، ولا تخالف الشرع. فهو إذا فعل ذلك أدى الذي عليه، أما هم إذا فعلوا فلا، يعني مشروط هذا الكلام. أما إنكار عائشة وأبو هريرة رضي الله عليهما لهذا الأمر هو من باب لا تزن وازرة، كيف يعني الإنسان هو ما عمل، ولكن قال أهل العلم هنا هو فلا له وزر أنه ما علم أهله الدين وقال لهم ما تنوحوا عليه، فلأنه ما علمهم فعليه الإثم. ومن أهل العلم قال هذا ليس إثم، إن الميت يعذب، التعذيب لا يعني بمعنى دائما، بمعنى الذي هو العقوبة، لم يقل إن الميت يعاقب، قال يعذب. والعذاب قد أنت تعذب إذا ترى مثلا ابنك مريض، تتحذر تتألم من هذا، والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. حديث عمر فن عمر فن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم، دي بروفيت صلى الله عليه وسلم زاكته Und jetzt, wir sollen präzise sein, wenn wir diese Überlieferung übersetzen, weil das sehr wichtig ist bezüglich der Aussagen. Der Verstorbene, entweder wird bestraft oder hat Schmerzen in seinem Grab, wenn auf sein Grab geheult wird oder auf ihn geheult wird, wegen ihm geheult wird. Und Hadith, das ist bei Bukhari Muslim. Und Hadith 546, auch das ist das gleiche von Al-Mughira ibn Shu'bah. Das ist das gleiche von Al-Mughira ibn Shu'bah. Was bedeutet dieses Hadith eigentlich? Pass auf nochmal. Das wird bestraft oder das heißt, der hat Schmerzen. Warum mache ich diese zwei Übersetzungen hier? Weil das Hadith ist eigentlich Barakallahu fikum, man muss das richtig erklären. Weil wenn das so heißt, der Verstorbene wird bestraft oder bekommt Schmerzen in seinem Grab. Deswegen, dass die Leute heulen wegen ihm, weil er gestorben ist. Aisha radhiyallahu anha sagte, Allah sagt, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى. Das heißt, das von Surat al-An'am, die Ayah 164. Surat al-An'am, die Ayah 164. Das bedeutet, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى. Das bedeutet, wenn jemand Sünde begangen hat, dann werden andere nicht für diese Sünde verantwortlich gemacht. Wenn du selber was getan hast, eine Sünde begangen hast, das ist eine Sünde, ersetzt nicht die anderen. Das bedeutet, du kannst nicht jetzt, wenn du eine Sünde begangen hast, dann ist er nicht verantwortlich für deine Sünde. Deine Sünden sind für dich und meine Sünden sind für mich. Denn wieso sagt Aisha, dass der Verstorbene Schmerzen hat oder dass er bestraft wird, weil die Leute das heulen? Al-Qurtubi sagte, man kann hier das erklären so, indem man sagt, ja, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًا. Das ist in Surat Al-Anfal, die Ayah 25. Surat Al-Anfal, die Ayah, Surat Al-Anfal ist die 9 Ayat Tawbe. 10. ثمانية ثامنة ولا العاشرة ثمانية الأنفال قبل التوبة. بارك الله فيكم. دي سورة أخت دي سورة أخت استس دي فونز ونسك الله سبحانه وتعالى ذا und fürchtet eine Versuchung, die nicht nur denjenigen, die Unrecht getan haben, treffen wird. Aha. Das ist eine Strafe, wird treffen, aber nicht nur diejenigen treffen, die Unrecht gemacht haben, sondern auch andere. Die anderen haben nicht getan und das passiert ihnen, trotz dass sie was nicht gemacht haben. Und das sagt Al-Qurtubi, das ist in Al-Barzakh, das ist nicht in die seitigen Leben, sondern das hat eine andere Version, als was wir denken. Die Gelehrten, die meisten Gelehrten haben dies nicht so einfach angenommen, was Al-Qurtubi gesagt hat. Weil in unserer Religion ist es klar, wenn du eine Sünde begangen hast, dann trägst du die Sünde. Und wenn diese Leute auch die diese Versuchung bekommen, oder wenn Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel jetzt ein Volk bestrafen will, und dann gibt es andere auch, die sterben, oder andere auch, die Schmerzen bekommen, das heißt nicht speziell, weil die anderen das gemacht haben, sondern das ist eine Prüfung für sie. Die Gelehrten haben bezüglich dieser Überlieferung fünf Ansichten. Die erste Ansicht ist von Al-Bukhari. Der sagt, wenn ein Diener etwas verursacht hat für die anderen, dann trägt er auch die Verantwortung dafür. Ein Teil Verantwortung. Und weil diese Person, die gestorben ist, Die war am Leben und er hat das auch gemacht. Also das war auch seine Methode, wenn jemand stirbt, dass diese Person heult und sagt, kein Problem, ihr könnt heulen und ihr könnt Niyaha machen. Deshalb wird er bestraft, weil er das verursacht hat, indem er das nicht geklärt hat im Leben. Die zweite Ansicht ist, der Verstorbene wird bestraft, wenn die Leute um seinetwegen heulen, weil er ihnen das gesagt hat, wenn ich sterbe, dann sollt ihr heulen. Dann wird er bestraft, weil er das verursacht hat nochmal. Drittens, das ist speziell für die Nicht-Muslime. Für die Muslime ist das anders. Aber das kann man nicht beweisen. Viertens, die Strafe hier bedeutet, oder Schmerzen, das ist nicht, die Strafe hier bedeutet, dass die Engel mit dieser Person, oder dass die Engel diese Person tadeln, indem sie der Person sagen, und es gibt ein Hadith dafür, das ist bei Tirmidhi, wenn ein Verstorbener der Verstorbene im Grab ist zum Beispiel und die Leute fangen an zu weinen und eine Frau sagt, ja, du warst meine Stütze, du warst mein Helfer, du warst mein Beschützer, du hast mir meinen Unterhalt gegeben. Dann sagen die Engel zu diesem Verstorbenen, du warst das, du warst das, du warst das. Das bedeutet, sie tadeln ihn. Und das ist die Bedeutung hier. Weil diese Frau geheult hat und die hat viele Sachen gesagt und das war nicht so. Fünftens, die Bedeutung hier, Yu'adzab, ist nicht Strafe, sondern Schmerzen. Das heißt, der Verstorbene bekommt oder hat Schmerzen, wenn seine Familie oder wenn die Leute für ihn heulen. Und das ist eine gute Erklärung. Und das ist von Ibn Jarir al-Tabari. Und Al-Qadi Iyad sagte auch, das ist die beste Erklärung für diese Überlieferung. Auch mal diese fünf. Dass das seine Methode im Leben war, wenn jemand stirbt, dass er heult. Zweitens, der hat von den Leuten das verlangt, wenn er stirbt, dass sie heulen. Drittens, das ist nur für die Kuffar. Viertens, das ist sozusagen Tadeln von Engeln. Fünftens, das ist Schmerzen und nicht Strafe. Und die fünfte ist eine schöne Ansicht. Wallahu ta'ala ala. السابع والأربعين بعد الخمسمائة وعن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان رواه البخاري قالوا أنها أم كلثوم قالوا أنها رقية قالوا انه هي او هي على كل كان بنت النبي صلى الله عليه وسلم بكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبكى عفوا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ماتت فبكى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والحديث دليل على جواز البكاء على الميت بعد موته ها يجوز ولكن كما ذكرنا الحديث الاخر فإذا وجبت فلا تبكين باكية شو قلنا الجمع بينهما أن هنا البكاء بمعنى رفع الصوت وأما النياحة فهو الممنوع أما أن الإنسان يبكي حزنا فهذا لا بأس به بارك الله فيكم بارك الله فيكم 547 أنس اتصلتي und er sagte, ich hab miterlebt, wie eine Tochter von den Töchtern vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam begraben worden ist. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saß neben ihrem Grab. Ich habe seine Augen angeschaut und ich habe gesehen, wie er geweint hat. Es gab Tränen, die von seinen Augen sozusagen, Barakallahu fikum, gekommen sind. Das bedeutet, der Prophet Muhammad hat geweint. Natürlich, wir haben gesagt, manche Gelehrten sagen, das ist Ruqayya, andere sagen, das ist Umm Kulthum. Das wäre die Tochter vom Propheten. Der Prophet sallam, hat vier Töchter gehabt. Zainab, Umm Kulthum, Ruqayya und Fatima, Allah alayhim. Zwei, die waren die Frauen von Uthman, Umm Kulthum und Ruqayya. Und Zainab, ihr Mann war Al-As und Barakallahu fikum, Abu Al-As und Fatima, ihr Mann war Ali, Nabi Talib. Auf jeden Fall, hier ist eine, man sagte, entweder Ruqayya oder Umm Kulthum, ist uns nicht wichtig jetzt wer, aber wichtig ist, der Prophet selber hat geweint. Das wird weinen, ist kein Problem. Aber, Barakallahu fikum, heulen und schreien und zum Beispiel Ausschnitt hier zu zerreißen oder Bekleidung zu zerreißen oder zum Beispiel sich zu entblößen oder was manche Leute machen, dass sie sich Glatze rasieren, Frauen, die rasieren sich Glatze, wenn jemand bei ihnen stirbt, das ist alles verboten im Islam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا أخرجه ابن ماجه وأصله في مسلم لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك. بارك الله فيكم. هذا النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على أنه يدفن أحد بالليل إلا للمضطر، لأنه يخشى إذا دفن في الليل أن الإنسان يقصر في حق الميت، يقصر في حقه. ولكن بارك الله فيكم، إذا ما صار تقصير في حقه فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني الأصل أنه ما تدفن في الليل إلا لضرورة. أما إذا كان الإنسان مثلا يعني يستطيع أنه يدفن في النهار فليستعجل في النهار خير، وإذا مثلا مات الإنسان في الليل فإذا انتظر إلى الصباح فلا بأس، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا هناك أوقات ثلاثة أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر فيها الموتى، حين تطلع الشمس، حين حتى ترتفع، حين يقوم الزوال قائم الظهيرة، وحين الغروب. هذه الثلاثة ما يدفن فيها الموتى ولا يصلى فيها، هذه الأوقات الثلاثة. بارك الله فيكم، فانتبهوا لهذا. بارك الله فيكم. حديث فهد الأختم فاطر جابر رضي الله عليه überliefert, dass der Prophet Muhammad sallam sagte, begrabt eure Verstorbenen nicht in der Nacht, außer dass es notwendig ist. Das war Ibn Majah. Und bei Muslim, der Prophet Muhammad sallam hat streng verboten, dass man die Verstorbenen in der Nacht begrabt, außer dass man, barakallahu fikum, es notwendig hat. Was ist der Sinn hier? Weil wenn du in der Nacht, und es gab damals nicht wie heute Lichter und so alles, wenn du in der Nacht bist, dann kann es heißen, dass man den Verstorbenen nicht richtig vorbereitet und dass man nicht richtig sozusagen für den Verstorbenen das gut macht. Waschung und Leichentuch und Leute, die beten und so weiter. Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, was wird Tartar Notwendigkeit? Das wird man hat Angst, dass der Körper der Person mit der Körper was passiert, oder da hat man keine andere Möglichkeit, außer in der Nacht zu gestatten, dann kann man das machen. Aber sonst sollte man ein bisschen warten, bis das hell wird. Aber es gibt drei Zeiten. In diesen drei Zeiten, man sollte nicht beten und man sollte auch die Verstorbenen nicht begraben. Wenn die Sonne aufgeht, bis sie natürlich dann hoch im Himmel wird. Zweitens, das wird bei Sonnenaufgang. Zweitens, wenn die Sonne in Lot des Himmels ist, das ist Mittag, und der dritte ist, wenn die Sonne untergeht. Diese drei Zeiten, man betet nicht in diesen drei Zeiten und man macht kein Leichnamgebet und Barakallahu fikum auch, man begrabt keine Verstorbenen. Wallahu ta'ala ala. 549 وعن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد آتاهم ما يشغلهم أخرجه ما يشغلهم أخرجه الخمسة إلا النسائي وهو حديث حسن في صحيح أبي داود اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه ولكن انتبهوا بارك الله فيكم قال ابن جرير أو جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة ويراد به أنه بارك الله فيكم أهل الميت يصنعوا طعام للناس ويجتمعوا أما أنه آخرون يصنعوا لهم طعاما فلا بأس لأنه الأمر يشغل ولكن المساكين الناس اليوم إذا مات لهم ميت والله خرب بيته لازم يعملوا لألف واحد طعام ولازم يجيبوا الناس ويستقبلوا الناس فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكذلك يحرم بارك الله فيكم أن يذبح على قبر الميت أو عند قبره لقوله صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام والعقر شو هو العقر يا أخوة كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل ويقولون نجازيه على فعله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام ما شيء عندنا شيء ما عندنا فهذا العقر فعل جاهلي محرم فالذبح عند القبور من فعل الجاهلية المحظب ولكن للأسف نسأل الله السلامة نفس الكلام هذا قال لك رجل صالح ومات ونذبح له لعل الله سبحانه وتعالى يخفف عنه شو ما تذبح عند القبر ولا اصلا تصنع طعام للناس وحتى هذا الاجتماع للميت هذا بعض خيمه وكذا هذا كله ليس من السنه في شيء نسال الله السلامه بارك الله فيكم في مده 42 عبد الله بن جعفر رضوان الله عليه sagte als die Nachricht kam dass Ja'far ابن أبي طالب getötet worden ist, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, kocht für die Familie von Ja'far, macht für die Familie von Ja'far Essen. Sie haben etwas bekommen, was sie beschäftigt. Das heißt, sie sind jetzt beschäftigt mit ihrem Gefallenen, mit Ja'far und Allah alayhi. Sie sind traurig, dass Ja'far getötet worden ist. Das Hadith ist bei Al-Khamsa Aussa Al-Nasai und das ist Hassan, das ist bei Abi Dawud. Die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten bezüglich der Überlieferung. Manche sagen, das wäre schwach. Aber Barakallahu fikum, das ist mindestens Hassan, man kann das nehmen. Aber was bedeutet, wenn wir ein Hadith haben von Ibn Jarir, von Jarir ibn Abdullah al-Bajli, der sagte, wir haben zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam das so gesehen, wenn die Leute Essen kochen und die sammeln die Leute, wir haben das von An-Niyaha. Das wird von diesen Heulen und dass man über den Verstorbenen redet. Wir haben das zu dieser Sache gehörig gemacht oder zugehörig gemacht. Und wir haben das von dieser Sache gesehen, weil das verboten ist. Ja, wie können wir das verbinden dann mit diesem Hadith? Ja, die Leute, die Familie von dem Verstorbenen sollten kein Essen für die Leute kochen und vorbereiten. Aber andere Leute, Nachbarn oder zum Beispiel Bekannte, die können für sie Essen kochen, weil sie selber jetzt traurig sind. Es gibt bei ihnen eine traurige Erlebnis. Aber leider heutzutage, wenn jemand stirbt, dann die Familie bekommt auf ihrem Kopf, Wallah, die Familie bekommt auf ihrem Kopf, dann muss man ein Zelt bauen, und die Leute einladen und für die Leute kochen und essen zweimal und dann die Zigaretten, oh, da kommt man mit Zigaretten so viel, jeder trägt das und du kannst rauchen und A'udhu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das ist nicht von der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wenn die Leute kommen und die wollen Beileid, dann können sie das machen, dann gehen sie weg. Aber dass man 40 Tage ein Zelt aufbaut, nur um die Leute zu empfangen, oder manche, die wollen in den Moscheen das machen. Das ist von Jahiliyyah. Von Jahiliyyah. Ja, das kostet 400 Euro in der Moschee. A'udhu billah, mega Allah. Und noch dazu, manche Leute, wenn jemand stirbt, dann gehen sie beim Grab vom Verstorbenen, die schlachten etwas. Und das ist pur Jahiliyyah, vor islamischer Zeit. Der Prophet sagte, la aqra fil Islam. Es gibt sowas nicht, dass man beim Grab vom Verstorbenen, dass man schlachtet. Im Islam haben sie sowas nicht. Das ist von vor islamischer Zeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن سليمان ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم وفي رواية ويرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين إذن هذا دعاء دخول المقبرة بارك الله فيكم هذا هو الذي يفعل الإنسان لا يتبع ولا يقرأ قرآن ولا فاتحة ولا شيء يدخل يقول هذا الكلام خلص بارك الله فيكم سليمان بن بريدة عن أبيه بس حديث 55 سليمان بن بريدة عن أبيه Er sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. pflegte uns beizubringen, oder der Prophet Muhammad s.a.w. hat uns beigebracht, wenn wir die Gräber besuchen, dass wir sagen, Assalamu ala ahli diyar. Friede mit den Leuten vom Platz, von den Muslimin und von gläubigen Muslimin, Mu'minin. Und wir werden inshallah euch folgen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala das bestimmt, wann wir sterben, dann kommen wir auch. Wir fragen Allah subhanahu wa ta'ala für uns und für euch Al-Afia, das bedeutet, das ist das, man kann sagen Gesundheit, aber Al-Afia, eigentlich, das ist Barakallahu fikum, für die Verstorbenen, das ist die Sicherheit von der Strafe. Die Sicherheit von der Strafe. Das bedeutet, es gibt ein Bittgebet, wenn man die Gräber besucht, da sagt man sowas. Nicht, dass man heult, nicht man das schlachtet. Und nicht, dass man auch Surat al-Fatiha liest. Al-Fatiha, sowas nicht. Oder Yasin, oder Al-Baqara, das alles. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Man sagt nur so. Man sagt nur so, Barakallah. Und man besucht Gräber, wie wir gesagt haben, damit man sich erinnert. Es gibt Tod. Es gibt Sterben, es gibt letzten Tag, es gibt Grab, es gibt Peinigung im Grab und so weiter. Aber dass man die Verstorbenen anruft und dass man sie um Hilfe bittet oder dass man sie um Unterstützung bittet oder dass man sagt, ich frage Allah mit dem Recht von diesen Verstorbenen, das ist alles von Bid'ah und Jahalat, so sagte der Autor Rahimahullah Ta'ala. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالإثراح إثارة يعني على طريقكم الحديث بارك الله فيكم ضعيف الحديث ضعيف والله تعالى أعلم الحديث ضعيف والله تعالى أعلم إذن لا بأس أن يستغفر للميت وأن يدعى للميت هذا ما في أي شيء بارك الله فيكم أما غير ذلك قراءة قرآن ومثل هذه الأمور فكلها ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم حديث 451 ابن عباس ذاكتب للقفيت محمد صلى الله عليه وسلم كان فوباي عند قريبة في المدينة Und er hat sie angeschaut und er hat gesagt, Friede sei mit euch, Leute von den Gräbern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch unseren euch vergeben, verzeihen. Ihr seid unser Vorfahren und wir sind auf euren Spuren. Das Hadith ist barakallahu fikum schwach und das ist bei At-Tirmidhi. Aber auf jeden Fall, man macht hier die Verstorbenen mit Gebet, kein Problem. Man fragt Allah subhanahu wa ta'ala, dass man den Verstorbenen verzeiht und vergibt, kein Problem. Aber dass man Koran bei Gräbe liest oder schlachtet oder was anderes tut, das ist alles nicht von der Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auch nicht Yasin, ha? Auch nicht Yasin. Barakallahu fikum. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا رواه البخاري والحديث دليل على تحريم سب الأموات لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا أي وصلوا إلى ما قدموا أي من الأعمال خلص وصل هاي أعمالهم انتهت في الدنيا فلا تسبوهم وظاهره العموم للمسلم والكافر ولكن هناك من قال من أهل العلم أنه فقط بالنسبة للمسلم أما سب الكافر فما فيه شيء ولكن وين السب المنهي عنه أنه مخصص فقط بالمسلم حتى بالكافر ما تسبه سب ما ليش تسب وقال أهل العلم الحديث مخصص ببعض المؤمنين يعني لا تسبوا بعض المؤمنين أما البعض الآخر سواء فيجوز أن طبعا ما تسب السب المنهي عنه السب هنا هو ذكر السيئات طبعا في بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه جنازة فقال بئس المرء كان لقد كان فظا غليظا يعني هذا قدح فيه وكذلك الجنازة التي أتت وجبت فقال أثنى الناس عليها شرا فهي من أهل النار أنتم شهداء الله في الأرض فإذا بارك الله فيكم المسألة مخصصة بالإنسان الذي كان من أهل الخير ومن أهل الصلاح أما إذا كان من أهل الطلاح والعياذ بالله فلا بأس أن يذكر ولكن الأفضل للإنسان عموما خلاص الميت مات فقد أفضى ولكن في التحذير منه فلا بأس ولكن نسأل الله السلام بعض الناس بالغ بعض الناس فرط وبعض الناس أفرط فنسأل الله السلام بارك الله فيكم في 152 عائشة رضوان الله عليها زاكت gesandte الله سبحانه وتعالى sagte beschimpft nicht die Toten weil sie das erreicht haben was sie von Taten begangen haben Sie sind gestorben und sie werden nicht mehr zurückkommen. Und das ist schon zu Ende. Die Gelehrten sagen, das ist speziell für Muslime, aber nicht für Nicht-Muslime. Andere Gelehrten sagen für alle. Weil beschimpfen darf man nicht, sowieso. Ein Muslim oder ein Nicht-Muslim. Aber mit beschimpfen hier bedeutet, könnte auch bedeuten, dass es kritisieren und von den schlechten Taten dieser Person zu berichten. Manche Gelehrten sagen, ja, das geht. Weil ein Janaza kam, das wird ein Leichnamzug kam, und die Leute haben gesagt, diese Person war schlecht, die hat schlecht gemacht und sowas. Der Prophet sagte, wajabat, wajabat, wajabat. Es ist Pflicht geworden, Pflicht geworden, Pflicht geworden. Da haben sie gesagt, was bedeutet das? Der hat gesagt, oder die Entscheidung ist gefallen, die Entscheidung ist gefallen, die Entscheidung ist gefallen. Also man hat gesagt, was ist diese Entscheidung? Der hat gesagt, diese Person geht in die Hölle. Weil ihr von dieser Person schlecht gesprochen habt. Ihr seid die Zeugen Allahs auf dieser Erde. Da haben sie gesagt, ja hier. Und der Prophet Muhammad sallam hat auch von einer Person gesagt, die war eine schlimme Person. Der war hart. Hart und charakterlos. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Aber allgemein, barakallahu fikum, man sollte von Verstorbenen nicht viel sprechen, außer dass ein Verstorbener schlecht war und er hat schlechte Sachen gemacht, damit man die Leute warnt von diesen schlechten Sachen, was dieser Verstorbene gemacht hat, da kann man erzählen. Wallahu ta'ala ala alam. Aber dass man stundenlang nur über Verstorbene spricht, das ist eigentlich nicht richtig. Und die letzte Überlieferung. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء فتؤذوا الأحياء لأنه بارك الله فيكم قد يؤذي هذا السب من هو من الأحياء لأنه قد يكون في غيبة فتؤذي الحي بارك الله فيكم أنا أندر يبليفر في الترمذي من المغيرة تزاكتي بشمفت نشتي فاشتغبنا Sie haben das erreicht, was sie getan haben von Taten. Und wenn ihr sie beschimpft, dann werdet ihr eventuell auch Lebendigen stören oder Schaden zufügen. Was meint ihr damit? Manche Gelehrten sagen, das ist damit gemeint, wenn du über Personen sprichst, die schon gestorben sind, aber du sprichst nicht so mit Rechtens. Das heißt, du hast kein Recht dafür, dann hast du Riba gemacht. Dann hast du oder gelogen. Und wenn manche das nehmen, dann sozusagen, du hast dann den Lebendigen hier Schaden zugefügt, weil sie etwas lügenmäßig erzählen werden oder Riba hören werden und das dürfen sie nicht. Deshalb sollte man nicht viel Barakallahu fikum vom Verstorbenen sprechen, möge Allah subhanahu wa ta'ala, das wird nicht viel von ihnen sprechen, schlecht und beschimpfen und so weiter. Aber dass man erklärt, zum Beispiel, der Gelehrte so hat das getan und das war falsch, oder der Gelehrte war gut, oder der Verstorbene war gut und so weiter, das ist kein Problem. Aber da soll man aufpassen, Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan. Das ist alles, was wir mit diesem Thema haben. Und somit, Barakallahu fikum, وبهذا الحديث 553 نكون قد انتهينا من 553 حديثا وقد تكلمنا أولا باب أو أولا بارك الله فيكم كان كتاب الطهارة انتهينا منه ثم كتاب الصلاة وبذلك ننتهي من كتابين من هذا الكتاب فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وأن يغفر لنا أخطاءنا أن يغفر لنا خطانا وأن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع وأن ينفعنا بما تعلمناه من هذه الأحاديث وإن شاء الله في المستقبل إن أذن الله سبحانه وتعالى سنبدأ بكتاب الزكاة بكتاب الزكاة بإذنه تعالى بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ميغا الله سبحانه وتعالى von mir und von euch annehmen somit بارك الله فيكم haben wir 553 Hadithe gelernt 553 Hadithe gelernt die sozusagen nominiert sind andere es gab jetzt pro Hadith vielleicht zwei oder drei Überlieferungen die man auch dazu erzählt hat dass wir dort insgesamt haben wir ungefähr 1500 Hadithe in diesen Unterrichten بارك الله فيكم durchgenommen und gelernt und das sind Barakallahu fikum zwei Bücher, die wir genommen haben, das Buch von Tahara, von Reinheit und das Buch von das Gebet, vom Gebet, Kitab al-Salah von Bulugh al-Maram von Subul al-Salam al-Musila Barakallahu fikum ila Bulugh al-Maram so Barakallahu fikum sind wir zu Ende gekommen, wir sind Menschen, es kann sein, dass man in diesen Unterrichten paar Wörter gesagt hat, die falsch waren oder die nicht richtig waren oder etwas falsch erklärt hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen, weil ich die ganze Zeit das erklärt habe und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Und somit barakallahu fikum, insha'Allah in der Zukunft, wenn Allah subhanahu wa ta'ala das erlaubt. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala das erlaubt, dann fangen wir mit dem Buch von Az-Zakah. Aber heute wirklich ist der letzte Unterricht. Ich habe das gesagt und ich werde das durchziehen. Bi'idhni ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salli lahum ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sima kathira. Ankum as'ila shay ala al-mudu'a li takallamna alih? Fi as'ila? Inda mushin natulish. Mama dayta bi'idhni ta'ala. Aber hier im Internet, Allahu a'lam nicht. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.